Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 1804, 930 an Schiller. Beiliegendes Blättchen wollte besonders abschicken, als mir die Balladen wieder in die Hände fielen, welche ich schon vor einiger Zeit erhielt. Sie haben etwas Gutes, ohne gut zu sein. Ich wünsche Ihr Urteil zu hören. Weimar, am 4. Januar 1804. G.